Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Ja, was kummelt denn da eine Baum? Nur paar Wagen, Lokomotiv, aber jedem begeisterter Pfiff. Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift der wirbelkleine Eisenbahn. Braucht ein bissl, faucht ein bissl und dann taucht sie wieder. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 14, der Fahrplan. Zwei schwanenverbrämte Bedienstete öffneten das Monumental im Hargoni-Portal zum Amtszimmer des Reichsbahnführers. Der Minister für Verkehrswesen und Generaldirektor neuen Reichsbahn, Heinrich Hummler! Schrie einer der Schwanenverbrämten lautstark aus, während er in strikter Form salutierte. Der Reichsbahnführer, sein Rücken zur Eingangspforte gewandt, blickte nachdenklich aus dem riesigen Grundfenster des obersten Stockwerks dieser schwer befestigten Zitadelle. Vor seinen Augen erstreckte sich der gewaltige Schlosspark, in dem gerade zahlreiche Gärtner ihrer Arbeit nachgingen. Der Himmel war verdunkelt und es hatte gerade etwas zu regnen begonnen, als er das Zeichen zum Eintreten des Reichsbahngeneraldirektors gegeben hatte. Der Reichsbahnführer war kleiner Statur, trug eine hohe Kappe, die von einem goldenen Kordel geziert war, und eine biedere, einfach gehaltene Zwickertracht, die wohlgemerkt zu seiner Lieblingsgarderobe zählte, in der er mitunter des Öfteren auch Bälle zu eröffnen pflegte. Obgleich ihm zahlreiche Orden für die Verdienste an der Reichsbahn seitens des Reichsbahnrats verliehen worden waren, trug er die allermeisten davon nur zu öffentlichen Anlässen und hatte heute nur zwei Verdienstkreuze angesteckt. Das Goldene Kreuz der Erneuerung war ihm einst verliehen worden, als er sich öffentlich um den Erhalt und die Förderung, aber auch um die Steigerung der Effizienz der Reichsbahnstrecken bemüht hatte. Das gläserne Doppelgleis dagegen habe er jedoch erst vor ein paar Jahren noch aus seinem ehemaligen Reichsbahnministerposten für die Bemühung internationale Beziehungen zu auswärtigen Bahngesellschaften abseits der territorialen Schranken erhalten. In nationaler Politik habe er sich durch seine beachtlichen Ideen wie auch seine beeindruckende Ansprachen bereits früh einen Namen machen können und vermochte mit der Zeit zu einer wahrhaften Koryphäe in diesem Gebiete werden. Seitdem ging er stetig bergauf mit seiner Karriere, bis ihm schließlich gelingen es sollte, mit Hilfe des Rates rechtliche Grundlagen für das oberste Amt der neuen Reichsbahn, den Reichsbahnführer, zu schaffen. Nachdenklich strich er mit der rechten Hand über das gläserne Doppelgleise. Der Handrücken der zur Faust geballten Linken ruhte, wie er es sich bei jahrelangen Ansprachen und Reden angewöhnt hatte, auf seinem Rückgrat, knapp oberhalb des schwarzen Ledergürtels. Reichsbahngeneraldirektor Hummler trat vor, salutierte und fing an, aus seinen Gedanken die einstudierte Rede um Neuigkeiten, zukünftige Termine und Allfälliges vorzutragen. Reisheil, Herr Reichsbahnführer. Erlauben Sie mir zu verkünden, die angesetzte Inhaftierung Entgleister verläuft plangemäß. Der Ausbau des Güterbahnhofs Nord wird Ende nächsten Monats fertiggestellt. Durch die in Auftrag gegebene Schaffung weiterer Güterwaggons sollte eine volle Auslastung damit Juni dieses Jahres stattfinden. Die Gerüchte um fehlerhaft ausgestellte Reisedokumente von Reichsbahnoffizieren der 32. und 57. Umschlagungslinien haben sich nicht bestätigt und können als eine Fehlinformation betrachtet werden, deren Ursprung zurzeit näher untersucht wird. Die Forschungsarbeiten um die neue Hochdrucklok für den Fernverkehr gehen gut voran. Die Wissenschaftler bitten jedoch weitere Geldmittel für den Bau notwendiger Neutronendampfer, die... Der Reichsbahnführer hob die rechte Hand und drehte sich jäh um. Der Reichsbahngeneraldirektor Hummler verstummte augenblicklich in seinen Ausführungen. Die Geldmittel werden genehmigt. Sie sollen bekommen, was sie brauchen. Der Bau des Sperrschen Hochdruckkessels darf sich unter keinen Umständen nicht verzögern. Die Hochdrucklok könne sich unter Umständen als kriegsentscheidendes Element erweisen, sollte es dazu kommen. Habe ich mich verständlich gemacht, Herr Reichsbahngeneraldirektor? Jawohl, jawohl, mein Reichsbahnführer. Ich versichere Ihnen, wir setzen alles daran, weitere Fortschritte in diesem Gebiet zu erzielen, koste es, was es wolle. Wo wir gerade bei dem Thema sind, durchlauchtigster Reichsbahnführer, mehrere Heizer sind, wie Sie bereits vernommen haben, bei einer Kesselexplosion in den Fabriken umgekommen. Und es wurden seitens der Belegschaft vermehrt Aufschrei für mehr Sicherheit vernommen. Meinen Sie? Der Reichsbahnführer winkte ab und antwortete: Notwendige Bauernopfer. Zahlen Sie den Hinterbliebenen der Heizer eine geringfügige Pension und versprechen Sie den Arbeitern eine baldige Inspektion der Maschinen. Und Herr Hummler, die Kessel werden natürlich weiterhin auf Volldampf betrieben, ja? Der oberste Reichsbahnminister und Generaldirektor der neuen Reichsbahn wollte gerade etwas entgegnen. Der Reichsbahnführer winkte jedoch erneut ab und fuhr mit seiner Ansprache fort. Bis auf Weiteres haben sich sämtliche Kräfte auf den Bau, auf die baldige Fertigstellung meines Prestigeprojekts zu richten. Apropos, Herr Reichsbahnminister, weiß man denn schon etwas Neues? Selbstverständlich, mein Zugführer. Der Kontinentalschranken zu Belarisk soll bereits nächste Woche schon fertiggestellt werden. Ein erster Testdurchlauf ist dann für den 28. angesetzt. Und am darauffolgenden Wochenende können dann, sofern alles positiv verläuft, bereits die Einweihung durch Sie, Herr Reichsbahnführer, stattfinden. Endete der Reichsbahngeneraldirektor die Ausführung. Der Kontinentalschranken wäre der 1,2-millionste Schranken in dem Einflussgebiet der neuen Reichsbahn. Und zu diesem Jubiläum war auch ein großes nationales Fest angesagt. Schon lange träumte der Führer davon, eine greifende und effektive Kontrolle über die Grenzgebiete zu haben. Und der Kontinentalschranken solle ihm genau das ermöglichen. Per Knopfdruck wäre, so die Theorie, quasi jedweder illegaler Immigration der ultimative Riegel vorgeschoben. Selbstredend würde nur er selbst, der Reichsbahnführer, bestimmen, wann der Schaltmechanismus des Schrankens zu betätigen sei. Damit verfüge er sowohl über die autonome Kontrolle der Zuwanderung von Belarisk als auch über den logistischen Export von Gütern in das Land. Sofern politisch nicht alles nach seinem großen Fahrplan geschehe, würde es auf einen Befehl hin einfach keinen Freihandel mehr mit diesen Sturmböcken in Belarisk geben. Die ultimative Macht über Wirtschaft, über den Fortbestand ausländischer Staatsbahnen würde mit dieser wunderbaren Konstruktion schon sehr bald in seiner alleinigen Hand liegen. Niemals mehr soll ein Bahnhof der neuen Reichsbahn ohne seine ausdrückliche Erlaubnis angefahren werden, dachte noch, bevor die erfreulichen Neuigkeiten mit ernster Stimme und in Falten gelegte Stirn quittierte. Ausgezeichnet, Hummler. Tagung beendet. Reis heil. Jawohl, Reis heil, mein Führer, antwortete der Reichsbahngeneraldirektor, sich stramm vorbeugend in gönnerhaftem Tonfall. Die Schwanenverbrämten öffneten erneut das schwere Marconi-Portal und der Reichsbahngeneraldirektor ließ das Amtszimmer des Reichsbahnführers rasch hinter sich. Ende des 14. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.